2024, 40 Jahre Radio Marabu, Musik aus dem Jahr 1984, immer am Beginn der Stunde. Tja, und wir haben ja gerade schon Leonard Cohen, Auswahl von Patrick Barb gehört. 1984 brachte er auch ein Album raus, Various Positions, verschiedene Positionen. Ja, das wollen wir, das brauchen wir. Das Album begann mit diesem Titel hier, Dance Me to the End of Love. Panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. The panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me. In der passend noch George Orwell dran, die Rhythmics. Crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime Fragen stellt, bekommt auch Antworten. Neue Single von Johnny Marr. Bis zur Ahr, wo die Menschen einst so glücklich, dass jetzt Lust und Traurigkeit. Es bedarf jetzt eines Aufbruchs für die Zukunft, es wird Zeit. Steht endlich auf, denn wir brauchen einen neuen Zeitbeginn. Steht endlich auf, hier nur sitzen macht doch wirklich keinen Sinn. Wir wollen doch leben, Kindern Zukunft geben, so wie es früher einmal war. Wir wollen doch lachen, keine Sorgen machen, wieder Heimat fühlen, wär wunderbar. Steh endlich auf, weil wir warten bis zum Ende, wenn der Weg zurück blockiert. Die Bedürfnisse des Volkes werden lang schon ignoriert. Fühl uns fremd im eigenen Lande, das macht traurig, das bringt Hass. Wir wollen endlich wieder leben, mit einer Zukunft und mit Spaß. Steht endlich auf, denn wir brauchen einen neuen Zeitbeginn. Steht endlich auf! Hier nur sitzen macht doch wirklich keinen Sinn. Wir wollen doch leben, in der Zukunft leben, so wie es früher einmal war. Wir wollen doch lachen, keine Sorgen machen, wieder Heimat fühlen, wär wunderbar. Steh endlich auf! Die Zeit heilt alle Wunden, aber diese sind zu tief. Genau jetzt muss man sie heilen, vertreibt die Geister, die man rief. Steht endlich auf, steht auf, denn wir brauchen einen neuen Zeitbeginn. Steht endlich auf, steht auf, hier nur sitzen macht doch wirklich keinen Sinn. Wir wollen doch leben, Kindern Zukunft geben, so wie es früher einmal war. Wir wollen doch lachen, keine Sorgen machen, wieder Heimat fühlen, wär wunderbar. Steht endlich auf. Gar nicht durch, durch ihre Augen läuft durch jeder Spalier. Wo setz ich mich hin? Am besten gleich an die Tür. Und sie reden über jeden. Und die ganz besonders blöden. Exoten, oh, oh, oh, oh. Idioten. Zeit, nicht einer ist da in der großen Stadt. Du 30 Minuten Music. Anybody ever planned? Cold Reactor haben wir in Deutschland. Everything, Everything. Wir hatten gehört, die neue Single von Squid, einen Titel aus den frühen 80er Jahren von Juliane Werting, war eine Single, eine deutsche Fassung eines Sticks-Titels. Wahnsinn. Aus der Deutschen Demokratischen Republik, Adel im Haar von Speed, späte 80er Jahre, Ronny Weiland aus Apolda. Wir haben gehört, Johnny Marr mit seiner Antwort, außerdem Eurythmics und Leonard Cohen aus dem Jahr 84. Und jetzt das große Finale mit Patrick Barb. Stralsund im November 2023. Patrick Barb. Interessant fand ich die Publikumsnachfragen an dich, an Patrick Barb, bei der Veranstaltung gestern in Stralsund. Erstmal allgemein gefragt, meinst du, Leute im Osten sind besser informiert? Ja, ich meine, dass die Menschen in dem früheren Gebiet der DDR besser informiert sind, weil sie selbst auch diese Leidenserfahrung haben, dass der Westen sie eingemeindet und überrollt hat, dass sie auch mit kritischem Auge Richtung Westen sehen. Häufig gibt es auch noch nicht nur negative Erfahrungen mit Russen, und das führt doch zu einem kritischeren, distanzierteren Blick auf die Dinge. Und ich glaube, die Menschen in der DDR haben auch mal selbst eine Machtelite zum Fallen gebracht. Und sie haben ein distanziertes Verhältnis dazu, wenn Politiker ihnen Märchen erzählen. Und das setze ich eher auf die Ossis als auf die Wessis. Ein Mitglied im Publikum war auch ein bisschen kritisch mit dir ins Gericht gegangen. Darf man sein. Das soll man sein, genau. Da ging es darum, um das Herbeiführen des Konflikts. Russland hat ja auf jeden Fall auch eine Initiative gemacht, die ja auch immer Eskalationspotenzial in sich trägt. Da bin ich hundertprozentig auch bei der Meinung. Es hat sich mir daraus aber die Frage aufgedrängt, die ich jetzt auch mal, das kann man natürlich nicht wissen, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal. Wenn Putin jetzt, sagen wir mal, im Februar nicht reingegangen wäre dort, wie wäre das denn weitergegangen? Was meinst du? Also wäre, wenn hätte... Das sind keine guten Fragen, denn Journalisten sind keine Hellseher. Ich kann nur festhalten, dass die ukrainische Seite im Dezember und Januar 2022 nach Angaben internationaler Organisationen die Beschießung des Donbass drastisch verstärkt hat. Entweder sollte eine eigene Offensive vorbereitet werden oder man wollte die russische Seite provozieren. Zelensky hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefordert, einen klaren Zeitplan zum Eintritt in die NATO. Er hat damit gedroht, wieder zu Atomwaffen zurückzukehren. Es gibt zwei bilaterale Militärabkommen aus den Jahren zuvor zwischen Amerika, Vereinigten Staaten und der Ukraine. Alle wichtigen Abrüstungsverträge wurden von den Vereinigten Staaten gekündigt. Die NATO hat seit 2014 die ukrainische Armee hochgerüstet. Sie hatten eine der größten Armeen in Europa, 4% des Bruttosozialproduktes für Rüstung ausgegeben. Gleichzeitig fand sozialer Bau statt, und das alles im Armenhaus Europas. Also da kann man schon den Eindruck haben, dass das alles andere war als ein unprovozierter Angriffskrieg. Eine weitere Frage drängte sich um ein Nachtrauen an die Sowjetunion. Ist das verbreitet? Das ist natürlich in Russland sehr verbreitet. Ich habe Menschen getroffen, Armenier, auch Menschen, die aus Armenien geflohen sind, nach Russland, in Rostov am Don. Und die sagten, ja damals in der Sowjetunion, da sind wir nicht mit dem Schießprügel aufeinander losgegangen, da hatten wir Frieden und das war besser. Und eine zweite Beobachtung, das ist natürlich die Verabschiedung der Wagner-Söldner in Rostov am Don mit Umarmungen, mit den besten Wünschen, mit Handschlag. Und das weist auch darauf hin, dass Wagner zu einem Symbol wird. Und zwar zu einem, ausgerechnet, zu einem anti-oligarchischen Symbol. Das sind unsere Jungs, das sind diejenigen, die sich durchsetzen, die zeigen uns, wie staatliche Stabilität und Sozialstaatlichkeit geht. Und auf Wagner, Wagner ist für viele Russen zu einem Symbol geworden, für ein Mehr an Sozialstaat und einem Mehr an staatlichen Strukturen. Hintergrund ist die Erfahrung des völligen wirtschaftlichen Zusammenbruchs unter Jelzin. Das dritte Trauma nach dem Stalinismus und dem Überfall durch die Hitler-Diktatur war dieser wirtschaftliche Zusammenbruch. Löhne wurden nicht mehr ausbezahlt. Ja. Das dritte Trauma für viele Russinnen und Russen. Du hast Putin in dem Vortrag an einer Stelle neoliberal bezeichnet. Das würde ich auch so tun. Das ist sicherlich richtig. Wenn wir die Volksrepubliken, das sagt ja der Name schon, Donetsk und Lugansk betrachten, da stellt sich mir eigentlich immer die Frage, und vielleicht auch ein Grund, warum so ein langes Zögern seitens der russischen Seite vorgelegen hat, wollen die eigentlich eher ein neoliberales System oder wären die vielleicht nicht eher zugeneigt, einer eher sozialistischen Entwicklung wie in Weißrussland zuzustimmen? Ja, das ist Propaganda und Ideologie. Mit Putin geht nur eine neoliberale Entwicklung. Putin wollte sicher ursprünglich die ukrainische Krise nicht ans Bein binden. Als Janukowitsch aus dem Amt gekippt wurde und nach Russland floh, forderte er ja, dass ihn Putin sozusagen auf russischen Bajonetten wieder in Kiew ins Amt einsetze. Putin das abgelehnt. Als die Aufständischen im Mai 2014 Referenden zur für einen Selbstständigkeitsstatus durchführen wollten, da hat Putin davor gewarnt und wollte ihnen das ausreden. Sie haben es trotzdem gemacht. Und Putin hat auch das Ergebnis des Referendums zunächst nicht anerkannt. Das weist darauf hin, dass er alles andere wollte, als die Ukraine überrollen. Nebenbei bemerkt, als die russische Koalition im Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, trat sie an mit 90.000 eigenen Kräften und 100.000 Milizionären aus Lugansk und Donetsk. Mit einer Truppe von 190.000 Mann kann man kein Land in der Größe der Ukraine erobern. Es geht einfach nicht. Zum Vergleich, als die Hitler-Wehrmacht Polen überfallen hat, ist sie angetreten in einem viel kleineren Land mit 1,5 Millionen Mann. Also all das Gerede, Putin wolle die Ukraine imperialistisch überfallen, das ist nicht so. Was Putin will, ist eine neutrale Ukraine. Das ist der Punkt. Wir kommen gleich zum letzten Teil. Jetzt der vorletzte Titel von dir ausgewählt. Naja, Putin wird ja dämonisiert vom Westen, er wird hingestellt von Biden, als man in Polen damals, ja mit diesem Mann kann man doch gar nicht verhandeln und er wird dämonisiert und da hatte ich die Idee, spielen wir doch mal von den Rolling Stones Sympathy for the Devil. Hast du das neue Material der Stones schon gehört? Lohnt sich, es knallt ganz gut. Okay. Sympathy for the Devil, die Stones. Guess my name. change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched the glee while you kings and queens fought for 10 decades for the God they made. I shouted out, who killed the Kennedys? Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is a nature of my name. Oh yeah. Get down in it. Patrick Barb arbeiten wir auf, die Hörerreaktion gestern bei der Veranstaltung zu Stralsund. Es gab noch ein paar interessante Punkte. Meretti, Schnäpse und Wodka? Naja, wir sind ja mit dem Auto nach Kaliningrad gefahren, Von dort aus sind wir mit dem Flugzeug nach Moskau geflogen. Der Flugverkehr, der zivile Flugverkehr in Südrussland ist gesperrt wegen des Krieges. Und dann sind wir mit dem Zug weitergefahren nach Rostov am Don. Und in Kaliningrad haben wir den Wagen bei Freunden abgestellt. Wir waren natürlich sofort zum Essen eingeladen. Ich habe zwischen den Wodka-Runden mit den Kindern Papierflieger gebaut. Und es gab natürlich vorher zum Essen, gab es dann eben Meretich-Schnaps. Und das war der Anfang vom Ende. Denn bei der dritten Flasche Wodka bin ich doch böse in die Knie gegangen. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte eingeworfen, das Thema Azov unterstützt ja im Prinzip von NPD, Identitärer Bewegung und auch Dritter Weg. Und die sind ja eingegliedert worden in die offizielle ukrainische Armee. Das wurde damals auch von den USA kritisiert. Kann man alles sehr, sehr gut nachlesen. Genauso wie Miro Tvorec, die Todesliste, die ich jetzt gar nicht mehr aufmachen will. Auf der ich auch stehe. Ja, genau. Ich habe es auch schon erfahren, aber ich durfte es noch nicht sagen. Aber wenn du es jetzt selbst sagst, genau. Und nicht als einziger, Sarah Wagenknecht, Tino Chrupalla, Gerhard Schröder. Und die Bundesregierung duldet das und lässt es laufen, wie es läuft. Das gehört auch korrekt, in den Gesamtbild. Korrekt. Bei Gerhard Schröder nämlich hat sie damals noch Protest eingelegt, was aber alles heute völlig vergessen ist. Aber bei Wikipedia auch, wenn uns jemand nicht glaubt, nachgelesen werden kann. Also auf der US-amerikanischen Seite, saubere Quelle im Prinzip. Also ganz, ganz schlimm eigentlich. Ja, zu Azov ein paar Worte vielleicht auch im Zusammenhang mit der Herleitung von Wagner. Da waren nämlich auch Rechte in der Ursprungsbewegung dabei, in dem slawischen Chor. Das wusste ich übrigens selbst auch noch nicht. Das war für mich eine Erweiterung. Es gibt auch in Russland einen aktiven Neonazismus, über den ich 2003 eine Fernsehdokumentation für den NDR gemacht habe. Da war ich auch der Erste. Und da war mir klar, was da kommt, weil das militante Kräfte waren. Und diese Kräfte strahlten natürlich auch aus auf Wagner, also auf diese Söldnerriege, vor allem über den militärischen Führer von Wagner, Dmitri Utkin, den man als Nazi bezeichnen kann. Er trägt auch, trug, er ist ja tot inzwischen, entsprechende Tätowierungen. Und Wagner wurde aufgebaut im Donbass auf der Basis einer Vorläufergruppe, die hieß Slawianski Korps. Und die Idee des Slawianski Korps ist entstanden 2012 beim Waldai-Forum, bei einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Dort war ein ehemaliger südafrikanischer Offizier, der eine eigene Söldnereinheit für Südafrika geführt hat, für das Apartheid-Regime, und der hat dafür geworben, eine solche Einheit aufzubauen und wollte das den Russen schmackhaft machen. Da war man zunächst zögerlich. Im Anschluss daran hat sich das Verteidigungsministerium entschieden, eine solche Einheit verdeckt zu bilden. Und das war zunächst das Slawianski Korps und später eingesetzt auf der Krim. Und ab Mitte April 2014 in Lugansk und Donetsk. Wagner selbst wurde am 1. Mai 2014 in Donetsk gegründet von Prigozhin und Utkin. Und zum Namen kam es, weil eben Utkin Hitler-Fan ist. Und weil er wusste, dass Wagner der Lieblingskomponist von Hitler war. Ja, ich fand es wichtig, dass wir das hier einbringen. Man wird uns natürlich auf jeden Fall Russland und Nähe vorwerfen, aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt beide Seiten. Und wir Ich betrachte das ja recht kritisch, was da mit diesen Söldnerarmeen geschieht. Richtig, das kann man ja bei mir nachlesen. Überhaupt kritisch, ne? Also Söldnerarmeen, ne? Der Krieg ausgegliedert wird an die Privatisierung des Krieges. Dem Staat das Gewaltmonopol und macht den Krieg noch enthemmter. Das ist der Punkt. Genau so ist es. Letzte Frage, Rolle Polen, Putins Angebot an Polen aktuell? Naja, es war ja kein Angebot, es war eine Bemerkung auf einem öffentlichen Forum. Putin hat angegeben, vor 6 Wochen, glaube ich, war es, er habe Hinweise, dass polnische und litauische militärische Kräfte die Westukraine besetzen wollen. Und er hat gesagt, da habe er nichts dagegen. Und das ist ja eine vergiftete Bemerkung, denn der Subtext heißt ja, dann nehmen wir uns den Rest. Und daraus erwächst die Frage, wo verläuft dann die Trennlinie? Denn das sagen auch Politikwissenschaftler wie John Mearsheimer von der Universität Chicago, und das habe ich auch selbst aus meinen Quellen in Washington. Da heißt es hinter vorgehaltener Hand, Zelensky wird sein Land nicht mehr vollständig bekommen. Das heißt, es läuft alles darauf hinaus, die Ukraine zu teilen. Und das ist eben das Schlimmste, was einem solchen Land und seinen Menschen passieren kann. Ich hätte mir diese Entwicklung anders gewünscht. Wie weit wird das dann unten gehen? Odessa gilt ja als der russische Stadt, dem schließlich ja Transnistrien anfasst. Wäre, wenn, hätte. Das ist ja im Grunde genommen eine Frage, die erstens auf dem Schlachtfeld und zweitens in Verhandlungen entschieden wird. Denn ich rede auch mit Russen deswegen, weil dieser Krieg wird am Verhandlungstisch enden. Oder wir fliegen alle in die Luft. Drei Namen. Nina Khrushchev. Nina Khrushchev war eine wichtige Politikwissenschaftlerin. Sie lehrt internationale Politik an der New School in New York. Sie ist die Urenkeltochter von Nikita Khrushchev, kennt Putin persönlich, durchaus eine harte Kritikerin von Putin, sagt aber klipp und klar, wir, die Vereinigten Staaten, haben diesen Krieg provoziert. Sergei Schnurow. Sergei Schnurow ist ein Sänger aus St. Petersburg, ein Künstler, der nicht für zarte Töne bekannt ist. Er hat anlässlich des Krieges einen Song gemacht, der geht etwa so: Ich habe meiner Frau ein blaues Auge geschlagen, jetzt rennt sie zur Polizei, den Bullen werde ich's zeigen, ich sag denen, das war keine Prügelei, das war eine Spezialoperation, sie wollte in die NATO. Und der letzte geht in deine Geschichte zurück, Christa Wolf. Christa Wolf. Über Christa Wolf habe ich selbst publiziert, romantische Stilelemente in der Prosa Christa Wolfs, damals in den Horen, Mitte der 80er Jahre. Für mich eine absolut wichtige, sehr bewusste, sehr kluge Intellektuelle und Schriftstellerin, die heute viel zu wenig gelesen wird. Ich verehre sie. Wir spielen noch einen Titel. Ja, am Ende noch was Versöhnliches und inspiriert durch die Studiowand. Da hängt ein Cover von Marlene Dietrich, singt Alt-Berliner Lieder. Aus dem Hinterhaus schauen Kinder raus, blass und ungekämmt, mit und ohne Hemd. Unten auf dem Hof ist ein Riesenschwurf und ich denk mir so beim Gehen, wo hast du das schon gesehen? Das war sein Milieu, das war sein Milieu. Jede Kneipe und der Stille kennt den guten Vater Zille. Jedes Droschkenwirt hat von ihm gehört, von NO bis JWD. Das war sein Milieu. Dieses kleine Lied, dass wir still der Wein, will nicht, wie man sieht, literarisch sein. Gleichfalls strebt es nicht nach des Reichtums Gunst, wenn es nur zum Herzen spricht, dies Straßenkind der Kunst. Das war sein Milieu, das war sein Milieu, wie die Welt durch seine Brille ihm erschienen, Vater Zille, wo dem letzten Haus nun vom Leben aus und der Menschen Lust und Weh. Das war sein Milieu und der Menschen Lust und weh. Das war sein Milieu. Eine hochspannende, hochpolitische Sendung. 4 Stunden sind wie im Flug gegangen. Aufgezeichnet, wie gesagt, im November 2023 in Stralsund. Jetzt haben wir noch einen schönen zum Schluss, Nina Hagen, mit Zara. Ahoi! Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, dass wir uns wieder keine Liebe vergehen, so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, dein Schicksal ist doch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen ist dein. Das schwer. Jede Bienenstück, also muss man lachen. Ich muss permen am Chinchin. Liebe dich, wer das Leben ohne singt für mich. Doch ich weiß mehr. You're